das nicht, dass du so schnell geb ich keine Ruhe. Grad wenn du denkst, ich mach einen Schuh, kommt hier der Hasspartout. Ey, ich weiß ja wirklich nicht, wie es dir geht. Doch wenn mir der Scheiß manchmal bis hier steht, sag ich oft, ich hasse dies, ich hasse das. Das passiert mir täglich und zur Massenhaft. Wen wundert, dass ich könnte LPs drüber schreiben? Und erst nach dem dritten Album fange ich an zu übertreiben. Denn es gibt genug Dinge, die man hassen kann. Genug Typen haben nicht alle Tassen im Schrank. Ich mein Leute wie Ronald Barnabas Schill bleiben leider erst ohne Zahnersatz still. Und weil ihr Spinner alle Stricher seid, könnt ihr mir den Buckel runterrutschen mit der inneren Sicherheit. Genug davon, wisst ihr, was ich scheiße find? Studenten, die wie Rentner denken, obwohl sie 30 sind. Willst du einen guten Rat in meiner resoluten Art? Ich brauch echt kein Kassenbon in deinem Supermarkt. Ja, bitte, nun zieh das Ganze nicht so negativ. Du schaust aus, als ob ne Laus mir über die Liebe liegt. Bist du denn etwa so ein Typ, der das Gezitter liebt? Gleich wird's dir besser gehen, ich hol das Sedativ. Es gibt so viel, was man hassen kann, das fällt mir leicht, merkst du gleich. Für mich zum Beispiel war das nur der erste Streich. Ihr könnt euch sicher sein, dass ich noch einiges auf Lager hab, dass ich genauso hasse wie ein Streifzug am Vatertag. Weil auf Schuhen Bleich, Sellerie und Fenchel, Herrenhandtaschen, Stufe, Schlüpfer und Ränzel, Styropor schneiden und was hasse ich noch? Wenn du nur eine Tasse kochst und die Milch im Kaffee flott. Ich hasse abgeschnittene Jeans und Hitlers Autobahn. Ich hasse Fußballteams, die gerne was das Auto sagen. Ich hasse durch die Straßen Berlins breit nach Hause fahren. Ich hasse alle, die Teens hassen und genauso waren. Was ich auch nicht leiden kann, ist eigentlich rustikal. Diese großen Schuhe und aber ist egal. Kalbi reden ja über teuer wie Babybell. Fuck! Ja, bitte, nun zieh das Ganze nicht so negativ. Du schaust aus, als ob ne Laus mir über die Liebe liegt. Bist du denn etwa so ein Typ, der das Gezitter liebt? Gleich wird's dir besser gehen, ich hol das Sedativ. Hör mir jetzt zu und glaub später, werde Zeuge des Verbrechens, hier spricht der Haupttäter. Da steckt was Wahres drin, laut Etikett und Aufkleber. Ich sag, was ich fühl, bin und bleibe Bauchredner. Ich hasse, damit wir was gemeinsam haben, nach einem Liter Wein. Krieg, Hahnkämpfe und den Kleinsiedler Verein. Und alle hassen was, wer hat's unvergesslich gemacht? DJ Pong, damit kommt Hass. Was ist das für Sound? Jetzt mal aufgepasst. Leute, die sich Lieder wünschen, ist fast Corny Hass. Was ist das für Sound? Jetzt mal aufgepasst. Wegen Kippen zur Tanke geht, ist was ohne Hass. Was ist das für Sound? Jetzt mal aufgepasst. Hunde, Pferde, Wespen, ist was pures Hass. Was ist das für Sound? Jetzt mal aufgepasst. Reinhard Beckmann ist was Speedy Hass. Und was ist das für Sound? Jetzt mal aufgepasst. Buchelige Wäsche ist was Christine Hass. Und was ist das für Sound? Jetzt mal aufgepasst. Rotkohle, Brokkoli ist was Sandra Hass. Was ist das für Sound? Jetzt mal aufgepasst.